passiert. Hab meinen Einkaufswagen durch den Supermarkt chauffiert. Plötzlich höre ich einen lauten Schrei. Und der Max ganz nackt mit einer Windel lacht an mir vorbei. Mama hat hier einen weißen Hasen aus dem Maul. Da baumelt immer Nuckelflaschen. Zwei Frauen unterhalten sich und nicken lachen. Der Mann ist schwanger, ich kann's einfach. Max ist schwanger.